Phänomenales. Heilungsweisen. Bevor man in das System des eigenen menschlichen Organismus eingreift, weil man meint, krank zu sein, gelte es, diverse Prüfungen vorzunehmen. Diese sind es, welche wirkliche Hinweise darauf liefern können, ob man etwas hat. Man schaue sich das gründlich an. Dazu ziehe man sich in das eigene Refugium zurück. Alleine nur wer ein solches besitzt, kann jene dazu erforderlichen Proben durchführen. Da es mir täglich möglich ist, ein solches aufzusuchen, bin ich sehr froh. Ich mache jetzt einfach mit diesem Text weiter. Ich werde es dabei versuchen, Ihnen etwas von meinem eigenen Umgang mit mir selbst aufzuzeigen. Ich untersuche das meinige zeitweise. Ausgehend von einem Ist-Zustand dieser Dinge habe ich festzustellen, ob dieser gutartiger Natur ist. Ich ordne die von mir erkannten Dinge dabei. Die eigentlich ständig gegebene Struktur der Dinge bedingt derweil einen Aufbau und eine Abfolge meiner Handlungen.